Fennebad Kreuznach aktuell. Nachrichten aus der Rhein-Nahe-Region, Deutschland und der Welt. Mit Tobias Zapp, schönen guten Morgen. Die Meffert-Farbwerke haben am Dienstag ihr 70-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Anders als in den Jahren zuvor gab es aber keine öffentliche Feier. Stattdessen wird es im September ein Sommerfest geben, bei dem die Belegschaft in den Vordergrund gestellt wird. Erst deren Leistungsbereitschaft und Treue habe die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens möglich gemacht, so die Geschäftsführung. Meffert Farbwerke gehört zu den 12 größten Farben- und Lackherstellern in Europa und zählt zu den Top 5 in Deutschland. Im vergangenen Jahr konnte die Firma auf ihr bisher erfolgreichstes Jahr seit ihrer Entstehungsgeschichte zurückblicken. Damit hat sie 2016 zu den 50 umsatzstärksten Produktionsunternehmen in Rheinland-Pfalz gezählt. Amerikanische Studenten kicken heute Abend in Baumholder gegen die U19-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern um den guten Zweck. Bereits zum zweiten Mal nehmen die Studenten der Ohio Wesleyan University aus den Vereinigten Staaten an diesem Benefizturnier teil. Vor 4 Jahren haben sie knapp 3.500 Euro zusammenbekommen. Dieses Jahr geht der Erlös aus den Eintrittsgeldern an die Baumholder-Tafel und an die Aktion Hilf mit. Zum Kader der U19-Mannschaft des FC Kaiserslautern gehören auch 5 aktuelle Junioren-Nationalspieler. Das Turnier beginnt heute um 19 Uhr. Und jetzt das Neueste aus Deutschland und der Welt. Mit Daniel Driller, guten Morgen. Die Grünen haben sich nach dem Dieselgipfel enttäuscht gezeigt und halten Fahrverbote für wahrscheinlich. Fraktionsvize Krischer sagte, mit ihrer Weigerung, wirksame Nachrüstungen bei den Herstellern durchzusetzen, seien Union und SPD verantwortlich für Fahrverbote, die Gerichte vermutlich jetzt durchsetzen würden. Die Bundesregierung sei nicht bereit, endlich durchzugreifen und durch verpflichtende Maßnahmen die Gesundheit der Menschen zu schützen, so Krischer weiter. Die Autobauer hatten gestern zugesagt, bei 5,3 Millionen neueren Dieseln mit Software-Updates die Abgasreinigung zu verbessern. Der Skandal um verseuchte Eier aus den Niederlanden weitet sich aus. Ein giftiges Insektizid wurde auch in mindestens 5 deutschen Betrieben benutzt. So hat es das Landwirtschaftsministerium in Niedersachsen mitgeteilt. In einem Betrieb wurden Spuren des Stoffes in den Eiern gefunden. In den Niederlanden wurde das Insektizid in den Eiern von weiteren 17 Geflügelbetrieben nachgewiesen. Belastete Eier wurden nicht nur nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen geliefert, sondern möglicherweise auch nach Bayern, Hessen und Bremen. Das Außenministerium der USA hat offiziell das angekündigte Reiseverbot für US-Bürger nach Nordkorea verfügt. Das State Department veröffentlichte eine entsprechende Erklärung, nach der das Reiseverbot ab dem 1. September in Kraft tritt. Grund dafür sei ein erhöhtes Risiko von Festnahmen und langjährigen Haftstrafen von US-Bürgern in Nordkorea. US-Bürger, die gegenwärtig Nordkorea besuchten, sollten das Land bis zum 1. September verlassen. Jürgen Klopp hat mit seinem FC Liverpool den Turniersieg beim Audi Cup in München im Nachsitzen verpasst. Der frühere Dortmunder Fußballmeistertrainer unterlag mit dem englischen Erstligisten im Finale Atletico Madrid erst im Elfmeterschießen mit 4:5. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Kapitän Henderson vergab seinen Freistoß gegen Keeper Moya. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion. Das Antennewetter. Guten Morgen, 6:03. Ein paar kleine Regenausläufer gibt es noch bei uns in der Region. Also die, sagen wir mal, Hauptfront des Regens, die geht gerade von Neustadt an der Weinstraße über Mannheim durch die Gegend oder von Kaiserslautern bis nach Darmstadt. Da zieht sich so der Hauptregenstrang lang. Und hier bei uns kommt noch hin und wieder mal so ein kleines Regenwölbchen vorbei, was sich verirrt hat. Aber es sind nicht mehr viele und es wird auch immer weniger jetzt in den nächsten Stunden. Danach ein Tag, der vor allem viel Sonne hat, auch wieder einige Wolken. Es wird ähnlich schön wie gestern, nur ein bisschen wärmer. 27 Grad werden es im Hunsrück und 30 Grad sogar in Rheinhessen. Jetzt messen wir bei Ihnen in Appweiler am Freizeitgelände Pfaffenheck 20,5 Grad. Wir haben 19,2 in Bad Kreuznach, in Buntenbach am Besucherbergwerk 17,5 und 18,9 sind es in Niederoberstein. Das Antennewetter mit Schad Bad Kreuznach. Ihr Servicebetrieb rund ums Auto für Qualität und höchsten Sicherheitsanspruch. Autohaus Schad Bad Kreuznach. Der Verkehrsservice. Auf der A61 gibt es noch immer zwischen Rheinböllen und Stromberg keine Notrufsäulen. Die sind immer noch ausgefallen. Ansonsten gibt es von den Straßen nichts zu melden. Sie haben freie Fahrt und wenn Sie irgendwas sehen, sagen Sie es uns. Dann können wir es weitersagen. 08000, wir mal die 833. Gute Fahrt. Antenne Bad Kreuznach. Perfekt geweckt. Präsentiert vom Autohaus Morchel. Nissan Neuwagen und Gebrauchtfahrzeuge aller Marken auf autohaus-morchel.de. Oh, gleich wird es eine wunderschöne, ja, ich will mal sagen fast Hymne geben zu einem ganz besonderen Ereignis, das sich heute jährt und Jubiläum hat. Die Entdeckung Amerikas. Mehr dazu gleich im Kalenderblatt hier bei uns auf der Antenne. Vorher sorgen wir aber mal für richtig schwungvolle Laune. Nämlich hier mit Smith & Tell und Toast. Und ich bin Toasten Subert am frühen Morgen bei Perfekt geweckt. Guten Morgen. Oh Mama, Mama, I've been sad most of my life. Since you left me, there is not much left to love. But I've been thinking, I think it's time to cheer things up. Oh, lover, lover, you taught me loads about this heart. Like why on ribs they look a lot like prison bars. But I've been thinking, I think it's time to cheer things up in you. So let's toast for. Trampling straight up, 'cause all I've been thinking, I think it's time to live for us. Let's toast for. 6 Uhr und 12 Minuten. Guten Morgen bei Ihrer Antenne. Auch heute am 3. August. 88.3 Antenne Bad Kreuznach. Kalenderblatt. Hörspiele im Radio. Die gibt es seit nun 95 Jahren. Denn am 3. August 1922 hat der Rundfunksender WGY in Schenectady in New York jedenfalls mit dem Melodram Der Wolf von Eugen Walter erstmals ein Hörspiel ausgestrahlt. Das war vor 95 Jahren. Und vor 230 Jahren ist der Schweizer Naturforscher und Professor Horace Benedict de Saussure den Mount Blanc hochgestiefelt und hat dann durch geometrische Höhenmessungen festgestellt, dass der überhaupt der höchste Berg Europas ist. Bis dahin dachte man immer, das wäre entweder Monte Rosa oder das Matterhorn. Aber nein, es ist der Mont Blanc. Heute spielen The Early Times, eine Band aus Jugendlichen, die die Musik der 60er, 70er Jahre wieder aufleben lässt. Heute Abend geben sie ein Konzert in der Künstlerlounge in Bad Kreuznach, genauer im Markthaus. Los geht's um 19.30 Uhr. Die Karten gibt's dann an der Abendkasse für 10 Euro. Und die Entdeckung Amerikas begann sozusagen heute vor 525 Jahren. Nämlich am 3. August 1492, da ist der in spanischen Diensten stehende genuesische Seemann Christoph Kolumbus in See gestochen. Mit drei Schiffen machte er sich in Südspanien in Richtung Westen auf den Weg, um einen neuen Seeweg nach Indien zu erkunden. Indien hat er nicht gefunden, aber Amerika. Und den perfekten Soundtrack, den hat ein paar hundert Jahre später Vangelis gefunden. Conquest of Paradise, jetzt auf Ihrer Antenne. Guten Morgen. Vangelis und Conquest of Paradise hier auf ihrer Antenne. 525 Jahre nachdem Christoph Kolumbus in See gestochen ist. Wir haben es jetzt 6.17 Uhr. Heute wird es noch ein bisschen Restreben am Morgen geben, aber nur ganz wenig. Danach Sonne und Wolken im Mix mit Spitzenwerten um 30 Grad. Es wird also ein heißer Tag heute. Und auf den Straßen haben Sie im Augenblick freie Fahrt. Nur auf der A61 sind zwischen Rheinböllen und Stromberg weiterhin die Notrufsäulen ausgefallen. 6.18 Uhr, guten Morgen mit Ihrer Antenne. Die aktuelle Zeit wurde Ihnen präsentiert von Null auf Abarth. Leistung trifft auf Fahrspaß bei Wiesemes Automobile in Kirchweiler. www.wiesemes.com. Hallo? Hallo? Ist da was? Sommerloch? Nicht bei uns. Denn wir räumen aus. Entdecken Sie die Sommerangebote des Jahres bei den Obi Orange Weeks. Mit heißen Rabatten auf viele Artikel. Jetzt in Ihrem teilnehmenden Obi-Markt und auf obi.de. Jetzt mit Renault. Einfach mal etwas Neues wagen. Ach, das wird mir echt zu teuer. Ich mach Schluss. Mit Sandra? Nein, mit Zinsen. Der Renault Clio. Jetzt mit 0% Finanzierung inklusive 5 Jahren Garantie. Ein Angebot der Renault Bank bei allen teilnehmenden Renault-Partnern. Respekt, ihr Ärmelhochkrempler. Das folgende Angebot ist nur für euch. Je 100 Euro Einkauf gibt es einen Gutschein über 20 Euro geschenkt. Nur morgen und nur in teilnehmenden Märkten. Tom. Respekt, wer es selber macht. Ihr häuslicher Pflegeservice Michaela Dohmann. Infos zum betreuten Wohnen und unserer Tagesstätte für Demenzerkrankte finden Sie unter www.pflegeservice-dohmann.de. That I gotta prove. You think your words will make me black and blue, but I think I'm pretty with these old boots on. I think it's funny when I drink too much. Hey, you try and change me, you can go to hell, 'cause I don't wanna be nobody else. I like the chip I got in my front teeth, and I got bad tattoos you won't believe. So kick out the jams, kick out the soul, pour another glass of that rock and roll. Turn up the band, find the hole, gonna lose control tonight. What do you want from me? I'm not America's sweetheart, so beat the drum with me. I'm not America's sweetheart. Hands are dirty and my heart is cold. Them boys I've been with say I got no soul. And I need another honey at the bar. I'll think it's funny when I break his heart. My kind of medicine is whiskey straight. I got a mouth to put you in your place. And they said I'll never be the poster type, but they don't make posters of my kind of life. So kick out the jams, kick out the soul, pour another glass of that rock and roll. Turn up the band, find a hole, gonna lose control tonight. What do you want from me? I'm not America's sweetheart, so beat the drum. Control. Kick out the jams, kick up the soul. Pour another glass of that rock and roll. Turn up the band, find a hole, gonna lose control tonight.

6.30 Uhr morgen. Antenne Bad Kreuznach aktuell. Nachrichten aus der Rhein-Nahe-Region. Mit Tobias Zapp, schönen guten Morgen. Die Meffert-Farbwerke haben am Dienstag ihr 70-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Anders als in den Jahren zuvor gab es aber keine öffentliche Feier. Stattdessen wird es im September ein Sommerfest geben, bei dem die Belegschaft in den Vordergrund gestellt wird. Erst deren Leistungsbereitschaft und Treue habe die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens möglich gemacht, so die Geschäftsführung. Meffert Farbwerke gehört zu den 12 größten Farben- und Lackherstellern in Europa und zählt zu den Top 5 in Deutschland. Im vergangenen Jahr konnte die Firma auf ihr bisher erfolgreichstes Jahr seit ihrer Entstehungsgeschichte zurückblicken. Damit hat sie 2016 zu den 50 umsatzstärksten Produktionsunternehmen in Rheinland-Pfalz gezählt. Amerikanische Studenten kicken heute Abend in Baumholder gegen die U19-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern um den guten Zweck. Bereits zum zweiten Mal nehmen die Studenten der Ohio Wesleyan University aus den Vereinigten Staaten an diesem Benefizturnier teil. Vor 4 Jahren haben sie knapp 3.500 Euro zusammenbekommen. Dieses Jahr geht der Erlös aus den Eintrittsgeldern an die Baumholder-Tafel und an die Aktion Hilf mit. Zum Kader der U19-Mannschaft des FC Kaiserslautern gehören auch 5 aktuelle Junioren-Nationalspieler. Das Turnier beginnt heute um 19 Uhr. Der Binger Mäuseturm erstrahlt ab sofort wieder jede Nacht in hellem Licht. Die Beleuchtungsanlage für das Wahrzeichen der Stadt war schon lange geplant. Im Zuge der Sanierung des Mäuseturms wurde dann eine neue Lichtanlage gleich mit eingebaut. Rund 40.000 Euro waren für die neue LED-Beleuchtung erforderlich, die durch private Spender und über einen Zuschuss des Welterbe-Zweckverbandes mitfinanziert worden ist. Der Mäuseturm erstrahlt nun in einer warmweißen Beleuchtung. An 5 ausgewählten Tagen im Jahr leuchtet er jedoch in bunten Farben. Die neue Anlage macht dieses Farbenspiel erst möglich. Bingens Oberbürgermeister Thomas Faeser ist begeistert, da der Mäuseturm als Türöffner ins Welterbe eine wichtige Funktion einnimmt. Studierende am Umweltcampus Birkenfeld können sich noch für ein Deutschlandstipendium bewerben. Die Stipendiaten erhalten 300 Euro im Monat, die von privaten Stipendiengebern und dem Bund kofinanziert werden. Bis Monatsende bewerben sich sowohl immatrikulierte Studierende als auch Studienanfänger, deren Studium im Wintersemester 2017-2018 an der Hochschule Trier und am Standort Birkenfeld beginnt. Weitere Informationen zur Bewerbung stehen auf der Internetseite vom Umweltcampus Birkenfeld. Soweit das Neueste aus unserer Region. Weltnachrichten wieder in einer halben Stunde. Das Antennewetter. Kennen Sie das, wenn Sie mit Autoscootern fahren und versuchen, niemanden zu berühren? Und wenn es Ihnen dann gelingt, so 2-3 Mal mit ganz spektakulären Manövern irgendwie drumherum zu kommen? So sieht's im Augenblick bei uns aus. Da kommen immer wieder Wolken mit Regen, die in unsere Region wollen. Und manchmal schaffen wir es mit spektakulären Bewegungen, dass diese Wolke irgendwie um die Region rumkommt. Also es ist größtenteils trocken. Es wird vielleicht nochmal einen kleinen Restregen irgendwo geben. Aber nein, das sind nur noch Ausläufer. Ansonsten, trockenes Wetter heute, viel Sonne, einige Wolken noch dabei. Hitze werden wir bekommen bis zum Nachmittag, nämlich 27 Grad an der oberen und 30 Grad an der unteren Nahe. Und jetzt haben wir um die Zimmertemperaturen. Immerhin schon 20,4 Grad in Hergenfeld am Panoramablick, 19,5 in Bad Kreuznach. In Hennweiler am Schlösschen Wasim sind es 18,4 und 18,7 Grad sind es auch in Idar-Oberstein. Das Antennewetter mit Schad Bad Kreuznach. Ihr Servicebetrieb rund ums Auto für Qualität und höchsten Sicherheitsanspruch. Autohaus Schad Bad Kreuznach. Der Verkehrsservice. Bitte aufgepasst auf der A61. Da sind Notrufsäulen ausgefallen, und zwar zwischen Rheinböllen und Stromberg in beiden Richtungen. Wenn Sie da unterwegs sind, sollten Sie ein funktionierendes Handy dabei haben, falls was passiert. Ansonsten am besten passiert einfach nichts. Falls Sie noch was entdeckt haben sollten, Stausblitzer oder Verkehrsbehinderungen, sagen Sie es uns bitte hier im Studio kostenlos auf der 08000 4x8 33. Gute Fahrt. 88,3. Antenne Bad Kreuznach. Perfekt geweckt. Präsentiert vom Autohaus Morchel. Nissan Neuwagen und Gebrauchtfahrzeuge aller Marken auf autohaus-morchel.de. Na, bevor wir gleich heldenmutig wieder Feuer löschen und Ihnen dafür auch noch Partys schenken, gibt's jetzt erstmal Pink. Please don't let me, hier bei Perfekt geweckt. Ich bin Thorsten Subert. Schönen guten Morgen an diesem Donnerstag. I can't. Einen wunderschönen guten Morgen hier auf der Antenne, 6.42 Uhr. Wenn Ihnen dieses Geräusch überhaupt nicht fremd ist, dann gehört Ihnen vielleicht schon die nächste Superparty. Die Antenne sucht den sexiest Feuerwehrmann bzw. die sexiest Feuerwehrfrau hier bei uns in der Region. Bewerben Sie sich jetzt und gewinnen Sie für Ihre Feuerwehr und Ihren Heimatort eine komplette Party im Wert von über 6.000 Euro. Da sind drin Radiowerbung, Plakate, ein Antenne-DJ natürlich, die Veranstaltungstechnik, die Sie brauchen, Ton und Licht, alles, was dazugehört. Fotoshooting gibt es mit professionellen Fotografen natürlich für den sexiest Feuerwehrmann oder sexiest Feuerwehrfrau hier bei uns in der Region. und 250 Wandkalender mit einer Fotoauswahl aus all denen. All das gibt es zu gewinnen, wenn Sie denn mitmachen. Dazu sollten Sie sich bewerben. Es geht hier nicht ums Äußere, das ist schon mal gesagt. Worauf es uns ankommt, ist Teamgeist, nettes Auftreten, Hilfs- und Einsatzbereitschaft. Zeigen Sie, warum Sie und Ihre Feuerwehr die Besten sind hier bei uns. Alle Infos zur Bewerbung gibt es natürlich auch noch einmal ganz ausführlich auf unserer Internetseite. Da sollten Sie einfach mal schnell reinklicken und sich dann dort einfach mal weiter informieren. Natürlich auch bei Facebook. Bewerben Sie sich jetzt für den Sexiest Feuerwehrmann und Sexiest Feuerwehrfrau hier bei uns in der Region und gewinnen Sie eine Party im Wert von mehr als 6.000 Euro. Mehr Infos auf antenne-kh.de. Ja, mein Name ist 6:44 Uhr. Einen wunderschönen guten Morgen auf Ihrer Antenne. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let her take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, oh, oh. And maybe I should stop and start confessing. Confessing. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. And we took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Guten Morgen um 6:47 Minuten. Heute wird es schon noch Sonne geben, auch wenn es im Augenblick noch sehr grau ist. Sonne und Wolken im Mix mit Spitzenwerten um 30 Grad. Es wird also ein heißer Tag. Jetzt haben wir um 20 Grad. Gleich geht's ins Kino. Wir schenken Ihnen heute Abend den Kinobesuch und da ist der dritte Teil vom Planet der Affen endlich auf der Leinwand zu sehen. Mehr dazu gleich. Wir haben es jetzt 6:47 Uhr. Guten Morgen. Die aktuelle Zeit wurde Ihnen präsentiert von Null auf Abarth. Leistung trifft auf Fahrspaß bei Wiesemes Automobile in Kirchweiler. www.wiesemes.com. Deutschland, auf dich wartet ein großes Jubiläum, ein grandioses Jubiläum, das Jahrhundertjubiläum. Jetzt bei XXXL, die Mehrwertsteuer auf fast alles und zusätzlich 10% Extra-Rabatt geschenkt. Jetzt auch auf viele Möbel der Abteilung Junges Wohnen. XXXL, mein Möbelhaus, mein Onlineshop. neu bei McDonald's, der Big Double Western Royal mit Doppelt Beef, Triple Bacon und rauchiger Westernsoße. Und außerdem der Hamburger Royal Käse für nur 1,99. So schmeckt nur McDonald's. Ich liebe es. Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht zu unseren Frühstückszeiten. Das gab's noch nie. Jetzt bei XXXL. Die Mehrwertsteuer und zusätzlich 10% extra Rabatt auf viele Möbel der Abteilung Junges Wohnen geschenkt. Auch im Onlineshop. Kommen Ihnen diese Geräusche bekannt vor? Dann kennen Sie bestimmt auch dieses Geräusch. Holen Sie sich doch gleich den Fachmann. Rolf Steffen Elektrotechnik, damit Sie nicht unter Strom stehen. Rolf Steffen Elektrotechnik in Bad Kreuznach. steffen-elektrotechnik.de. Guten Morgen auf Ihrer Antenne um 6.52 Uhr. Neue Kinofilme sind angelaufen. Für die, die ein bisschen lachen wollen, ist Emoji, der Film, wohl genau das Richtige. Und Planet der Affen hat endlich seinen dritten Teil auf der Leinwand, Survival. Den Film stellen wir Ihnen vor, aber gleich schenken wir Ihnen noch den Kinobesuch. Also, schon mal Handy holen. Die 88.3 Antenne Bad Kreuznach Cine News. Was für ein Finale. Planet der Affen 3 Survival ist der Höhepunkt im Kampf Mensch gegen Affe. Die ganze Menschheitsgeschichte hat uns zu diesem Augenblick geführt. Die Ironie ist, wir haben euch erschaffen. Seitdem bestraft uns die Natur dafür. Dies ist unsere letzte Schlacht. Und wenn wir verlieren, wird dies ein Planet der Affen. Dabei sind die Bösen die Menschen, die Guten die Affen. Angeführt von Caesar. Wir kämpfen. hat zu viel genommen. Zu Hause, Familie. Und jeden Tag sterben mehr Affen. Caesar geht es gar nicht ums Gewinnen, sondern einfach nur ums Überleben. Anders als dem brutalen Armeeanführer Colonel, gespielt von Woody Harrelson. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Man hat es mir gesagt, dass du kommst. Dass noch mehr Soldaten aus dem Norden sich hier mit dir treffen werden. Treffen werden? Um uns alle zu vernichten. Endgültig. Andy Serkis als Caesar hebt das Motion-Picture-Verfahren hier auf ein neues Level. Die Effekte sind bahnbrechend, die Affen sind nahezu perfekt. Planet der Affen 3 Survival von Regisseur Matt Reeves ist ein brutales und erschütterndes Antikriegsepos. Affen! Gemeinsam! Stark! Nina Liebold, Kinoredaktion. Die 88.3 Antenne Bad Kreuznach Cine News wurden präsentiert vom Cineplex. Du bist mein Kino. Sehen Sie einen der drei Filme, die neu sind, heute Abend gratis. Alibi.com, Emoji der Film oder Planet der Affen Survival. Rufen Sie jetzt an 08000 4x8 33 und wir reservieren Ihnen dann die Plätze und schenken Ihnen diesen Kinobesuch. 08000 4x8 33. If you get out on the ocean, if you sail out on the sea, if you get up in the mountains, if you go climbing on trees, oh, through every emotion, when you know that they don't care, darling, that's when I'm with you, oh, I'll go with you anywhere. If you get up in a jet plane, down in a submarine, if you get on to the next train to somewhere you've never been, if you wanna ride in a fast car and feel the wind in your hair, darling, just look beside you, or I'll go with you anywhere. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's true. Oh, I'll go anywhere with you. If you get up in the hillside, if you ride out on the plains, if you go digging up dirt, if you go out dancing in the rain, if you go chasing in rainbows just to find the gold ain't there, darling, just look behind you, or I'll go with you anyway. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's through. Go anywhere with you. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's true. Oh, darling, I swear I'll go anywhere with you. Oh, I'll go anywhere with you. Oh, I'll go anywhere with you. Oh, I'll go anywhere with you. Oh, I'll go anywhere with you. Top informiert über die Region. www.antenne-kh.de Antenne Bad Kreuznach. Steh auf, zieh dich an. Jetzt sind andere Geister dran. Ich nehm den Schmerz von dir. Ich nehm den Schmerz von dir. Fenster auf, Musik ganz laut. Das letzte Eis ist aufgetaut. Ich nehm den Schmerz von dir. Ich nehm den Schmerz von dir. Wir alle sind aus Sternenstaub.

Der Großteil des Regens und die heftigsten Gewitter, die ziehen so von Kaiserslautern nach Darmstadt, also direkt an unserer Region vorbei. Und der ein oder andere Ausläufer, der verirrt sich dann so ein bisschen in die Region, aber es ist nur ganz kurzer Regen. Ansonsten wird es auflockern über Vormittag. Wir bekommen dann Sonne und Wolken im Mix, so wie wir es gestern ja auch schon erlebt haben. Mit Spitzenwerten um 27 Grad im Hunsrück und 30 Grad sogar in Rheinnähe. Jetzt haben wir es bei Ihnen in Alzey am Rossmarkt allerdings noch bei ungefähr 18,4 Grad. In Wörstadt an der Georg-Forster-Gesamtschule, da haben wir 17,9 gemessen. Auch in Idar-Oberstein, da sind es 18,8. In Bad Kreuznach 19,4 Grad. Das Antennewetter. Mit Schad Bad Kreuznach. Ihr Servicebetrieb rund ums Auto für Qualität und höchsten Sicherheitsanspruch. Autohaus Schad Bad Kreuznach. Der Verkehrsservice. Guten Morgen. Im Augenblick gibt es auf den Straßen nichts zu melden, außer eine Kleinigkeit. Auf der A61 sind die Notrufsäulen zwischen Rheinböllen und Stromberg noch immer nicht in Gang. Da sollten Sie ein Handy dabei haben, wenn Sie dort entlang fahren. Ansonsten gibt es nichts zu berichten von den Straßen. Wenn Sie aber was sehen sollten, wie Stausplätze oder Verkehrsbehinderungen, dann rufen Sie uns an. 08000 4 mal die 8 33. Gute Fahrt. 88,3 Antenne Bad Kreuznach. Perfekt geweckt. Präsentiert vom Autohaus Morchel. Nissan Neuwagen und Gebrauchtfahrzeuge aller Marken auf autohaus-morchel.de. Wacken lässt wieder den Norden wackeln. Ja, da geht's wieder kräftig ab bei dem riesen Rockkonzert mitten im Nirgendwo. Unsere Supermärkte liebt dieses Rockkonzert. Ach, ich find's toll. Was gefällt Ihnen denn so gut? Hier spielt man Dosenstechen mit Ravioli. Die Klobrillen werden nie kalt und die Warteschlangen vor den Duschen sind schön kurz, weil sich hier kein Schwein wäscht. Ja, was noch zu wacken zu sagen ist, das hören Sie gleich. Unsere Comedy-Supermärkte immer kurz nach 7 bei Perfekt geweckt. Hier sind erstmal Nickelback mit Song on Fire und ich bin Thorsten Subert, wünsche Ihnen einen schönen Start hinein in den Donnerstagmorgen. I could set this all on fire, send it. top informiert über die Region. www.antenne-kh.de. Antenne Bad Kreuznach. Fell down. In Berlin Tag und Macht. Die GroKo-Show. Heute beginnt das berühmte Krawallmusikfestival in Wacken. Auch Angela geht hin. Ach, ich find's toll. Was gefällt Ihnen denn so gut? Hier spielt man Dosenstechen mit Ravioli. Die Klobrillen werden nie kalt und die Warteschlangen vor den Duschen sind schön kurz, weil sich hier kein Schwein wäscht. Auf dem Festivalgelände gibt's allerhand zu bestaunen. Schulz, hier gibt's eine Bierpipeline. Die ist genau wie die letzten Wahlergebnisse der SPD. Wie? Na, unterirdisch. Mal ehrlich, Schulz, ist das hier nicht zu wild für Sie? Wieso? Ich bin Rock'n'Roller. Manchmal bin ich so verrückt, da lieg ich am helllichten Tag eine Beatles-Platte auf. Und zwar volle Zimmerlautstärke. Sieht hier. So, jetzt lassen wir es richtig krachen. Kommt, holt das Lasso raus. Als Festivalgast übernachtet Angela natürlich stilecht im Zelt. Soll ich mich so ins Zelt legen, Gabriel? Nachts wird's doch kalt. Haben Sie etwa den alten Schlafsack nicht dabei? Nee, der ist doch Bundespräsident geworden. Mutti kann's nicht lassen. Berlin Tag und Macht. Auch Montag wieder. Auf 88.3 Antenne Bad Kreuznach. Now hop that beat. These presents don't really come for free. Your paychecks don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never find my Bibidimp. Schönen guten Morgen hier auf Ihrer Antenne um 7.16 Uhr. Ja, es ist noch ein bisschen grau, das wird aber noch. Heute wird es Sonne und Wolken im Mix geben im Tagesverlauf. Dann bekommen wir auch Spitzenwerte um 30 Grad. Es wird also wieder ein heißer Tag, im Augenblick sind es um 20. Und es ist nicht auszuschließen, dass wir vielleicht nochmal versehentlich einen kleinen Restregen irgendwie bekommen, jetzt am Morgen. 7.17 Uhr. Jetzt gleich kann ich Sie einladen zu einem ganz besonderen Event jetzt am Wochenende, nämlich das Peitzwein-Festival. Also da gibt es nicht nur Programm, sondern vor allen Dingen auch leckeren Wein der nahe Weinkönigin der ehemaligen. Mehr gibt es gleich an Informationen hier auf Ihrer Antenne. Queen habe ich auch noch mit dabei und die Uhrzeit, es ist 7.17 Uhr. Schönen guten Morgen bei Ihrer Antenne. Die aktuelle Zeit wurde Ihnen präsentiert von Null auf Abarth. Leistung trifft auf Fahrspaß bei Wiesemes Automobile in Kirchweiler. www.wiesemes.com. Du liebst es, Leute zu unterhalten? Bist interessiert an Menschen, Medien und Mischpult? Du hast ein abgeschlossenes Studium, bestenfalls journalistische Erfahrungen und einen Autoführerschein? Wenn du Bock auf Radio hast, flexibel und kreativ bist, dann bewirb dich jetzt. We want you. Antenne Bad Kreuznach sucht Volontäre im Bereich Redaktion und Moderation. Männlich oder weiblich. Alle Details findest du auf www.antenne-kh.de. Frische Dattel-Cherry-Tomaten. Die 250-Gramm-Packung, nur 79 Cent. Lidl lohnt sich. Neu bei McDonald's, der Big Double Western Royale mit Doppelt Beef, Triple Bacon und rauchiger Westernsoße. Und außerdem der Hamburger Royal Käse für nur 1,99. So schmeckt nur McDonald's. Ich liebe es. Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht zu unseren Frühstückszeiten. Frische Pfirsiche, die 1-Kilo-Packung, nur 99 Cent. Lidl lohnt sich. Sale-Finale bei Galeria Kaufhof. Jetzt zusätzlich 20% auf bereits stark reduzierte Bekleidung und Schuhe für Damen, Herren und Kinder ab 3 Artikeln. Auch online. Sale-Finale bei Galeria Kaufhof. Ein steiler Pass in die Spitze. Jetzt muss der Puck nur noch ins Tor. Er hat freie Ball zum Korb. Versenkt! Ein echter Slam-Dunk. Fußball, Eishockey, Basketball und mehr. Jetzt die ganze Welt des Sports im Fernsehen erleben. Telekom Sport mit Sky Sport Kompakt ab 9,95 Euro im Monat. Jetzt in allen Telekom Shops. Hallo? Hallo? Ist da was? Sommerloch? Nicht bei uns. Denn wir räumen aus. Entdecken Sie die Sommerangebote des Jahres bei den Obi Orange Weeks. Mit heißen Rabatten auf viele Artikel. Jetzt in Ihrem teilnehmenden Obi-Markt und auf obi.de. Telekom Sport mit Sky Sport Kompakt. Erleben Sie die Konferenzen der Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League sowie alle Spiele der DKB-Handball-Bundesliga. Herr Happy Birthday to you. Apollo.de feiert und Sie bekommen die Geschenke. 25% auf alle Sonnenbrillen ohne Sehstärke und dazu eine Fassung Ihrer Wahl geschenkt ab Glaspaket Gold. Jetzt in über 800 Apollo-Filialen und auf Apollo.de. Queen mit You Don't Fool Me hier auf ihrer Antenne um 7.24 Uhr. Schon Donnerstag, bald ist Wochenende. Was machen Sie da? Wissen Sie es schon? Also ich werde in Wallhausen sein. So viel ist schon mal klar. Denn mir wurde lockere Atmosphäre mit leckerem Nahwein und gutem Essen versprochen. Das kann ich mir nicht entgehen lassen, ehrlich. In Wallhausen wird an diesem Wochenende nämlich wieder das Peitz-Wein-Festival gefeiert. Auf dem Weingut der ehemaligen Nahweinkönigin Clarissa Peitz. Was bekommen die Besucher denn bei eurem Hoffest dieses Mal geboten? Ja, also wir haben auch natürlich dieses Jahr wieder ein tolles Programm auf die Beine stellen können. Mhm. Am Freitag geht's los mit einem Pizza- und Pasta-Abend. Dazu ab 19 Uhr wird der Musikverein Weiler spielen. Ab 22 Uhr dann die Band Basswood. Die ist auch bekannt als Schülerband und heizt natürlich richtig ein. Samstags beginnen wir auch wieder um 17 Uhr. Zum Auftakt spielen hier die Grevenbach-Musikanten. Und am späteren Abend kommt dann die Partyband True Color mit den Real Classics. Aber danach ist natürlich noch nicht vorbei, denn das Festival, das geht ja bis zum Sonntag. Sonntags beginnen wir um 11 Uhr, starten mit einem Frühschoppen. Ab 12 Uhr wird er von den Alphörnern begleitet und danach sorgt passend dazu ab 14 Uhr der Musikverein Wallhausen für die richtige Stimmung. Wie es sich für den Hof von der ehemaligen Nahweinkönigin Clarissa Peitz gehört, gibt's natürlich auf dem Festival leckeren Nahwein. Auf welche edlen Tropfen dürfen wir uns denn in diesem Jahr freuen? Ja, also wir haben uns vor einigen Jahren dafür entschieden, uns auf die alten Rebsorten zu fokussieren. Alt bedeutet hier einfach die typischen für unser Nahweingebiet und die klassischen Rebsorten. Das heißt Weißweinbereich, Riesling, Weißburgunder, aber auch Raritäten wie die Siegerrebe, Scheurebe, Gewürztraminer und auch im roten Bereich haben wir hier einige Seltenheiten wie der Dunkelfelder, Schwarzriesling oder auch der Frühburgunder, sodass auch wirklich für jeden etwas dabei ist. Das klingt gut. Vielleicht gibst du dann gleich mal als ehemalige Weinmajestät noch eine ganz besondere Empfehlung. Also was mit Sicherheit interessant ist, ist unsere Antwort in Anführungszeichen auf den Sauvignon Blanc. Nämlich haben wir uns entschieden, die Scheurebe trocken auszubauen. Darüber hinaus, das ist so mein persönliches Highlight, den trinke ich sehr gerne, ist der grüne Silvaner, weil ich glaube, der kommt bei jedem gut an. Na, also wenn das schon die Expertin sagt, dann müssen wir diesen Wein ja wohl unbedingt probieren. Beim Peitz-Wein-Festival in Wallhausen, jetzt am Wochenende von Freitag bis zum Sonntag. Dankeschön an unsere ehemalige Nahweinkönigin 2015-16, Clarissa Peitz. Hier sind die Plain White Tees. Hey there, Delilah. Noch 4 Minuten, dann haben wir es halb. Guten Morgen. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can't shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes, listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good, we'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. A 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends will all make fun of us and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. And you'll know it's all because of you.

Immer noch sind die Notrufsäulen auf der A61 zwischen Strombeck und Rheinböllen in beiden Richtungen kaputt. Da geht im Augenblick nichts. Aber Sie haben sicherlich ein Handy dabei, oder? Mit aufgeladenem Akku. Falls Sie noch was entdeckt haben sollten, wie Staus mit der Verkehrsbehinderung, dann benutzen Sie eben genau dieses Handy mit aufgeladenem Akku, um uns Bescheid zu geben. Rufen Sie die kostenlose Antenne-Hotline an. 08000 4x8 33. Gute Fahrt. 88,3. Antenne Bad Kreuznach. Perfekt geweckt. Präsentiert vom Autohaus Morchel. Nissan Neuwagen und Gebrauchtfahrzeuge aller Marken auf autohaus-morchel.de. Ach, ist das ein schöner Donnerstag. Ja, ich weiß, die Sonne ist noch nicht da. Wie gesagt, die kommt ja noch. Der Kaffee ist aber schon mal schön frisch. Hab mir gerade eben noch mal eine neue Tasse geschnappt. Und ja, stoß einfach jetzt mal mit Ihnen an. Worauf wollen wir anstoßen mit dem Kaffee? Zum Beispiel auf das Tagebuch der großen Hits mit Christian Semmet. Jetzt gleich mit schönem Classic Rock von Aerosmith. Oder wir stoßen an auf Andreas Burani. Oder noch besser, auf uns, oder? Auf uns jetzt bei Perfekt geweckt am Donnerstagmorgen. Ich bin Thorsten Subert. Schönen guten Morgen. Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben. Classic Rock Hits in Rheinland-Pfalz. 88,3. 93.3 Antenne Bad Kreuznach. Antenne Bad Kreuznach. Das Tagebuch der großen Hits mit Christian Simmet. I could stay awake just to hear you breathing. 3. August 1998. Aerosmith sind mit I Don't Want to Miss a Thing neu in den Charts. Songwriterin Diane Warren schreibt diesen Song. Die Idee kommt ihr durch eine Aussage von Barbara Streisands Mann. Der erzählt mal, dass er nicht schlafen kann, wenn er seine Frau vermisst. Und so bringt Warren genau dieses Thema in diesen neuen Song ein. Der Song klingt vor allem mit der rauchigen Rockerstimme von Steven Tyler nach etwas ganz Besonderem. I Don't Want to Miss a Thing wäre wohl auch niemals so erfolgreich geworden, wenn eine Frau den Song gesungen hätte, sagt Diane Warren. Die Nummer wird bis dahin zum erfolgreichsten Song von Aerosmith. In den USA, Österreich, Australien, Italien, den Niederlanden, Irland, der Schweiz, Norwegen und Deutschland wird er zum Nummer 1 Hit. I Don't Want to Miss a Thing wird sogar für einen Oscar nominiert. Der Grund, der Song wird zum Soundtrack des Films Armageddon, das jüngste Gericht. Doch ganz egal, ob mit oder ohne Oscar, I Don't Want to Miss a Thing ist einfach eine echte Hymne von Aerosmith. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do, I'd still miss you, baby. Wirklich ein wunderschöner Song, I Don't Wanna Miss a Thing von Aerosmith. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, das Schönste an diesem Song ist Liv Tyler im Musikvideo. 7.47 Uhr, 13 Minuten noch bis 8. Graues Wetter im Augenblick noch, aber die Sonne kämpft sich im Laufe des Vormittags durch. Spitzenwerte um 30 Grad sagen, es wird heute ein heißer Tag. Jetzt haben wir noch um die 20 Grad im Augenblick. Die Zeit ist es 7.48 Uhr, 12 Minuten bis 8. Guten Morgen mit Ihrer Antenne. Die aktuelle Zeit wurde Ihnen präsentiert von Null auf Abarth. Leistung trifft auf Fahrspaß bei Wiesemes Automobile in Kirchweiler. www.wiesemes.com. Das ist Giga, der Vodafone-Zubehördeal der Woche. Ultimativer Sound zum halben Preis. Hol dir jetzt die BCP On-Ear-Kopfhörer. Statt 99,90 für nur 49,90 Euro. Die Vodafone Giga Deals. Nur im Shop und nur solange der Vorrat reicht. Vodafone. Power to you. Deutschland, auf dich wartet ein großes Jubiläum. Ein grandioses Jubiläum. Das Jahrhundertjubiläum. Jetzt bei XXXL. Die Mehrwertsteuer auf fast alles und zusätzlich 10% Extrarabatt geschenkt. Jetzt auch auf viele Möbel der Abteilung Junges Wohnen. XXXL. Mein Möbelhaus, mein Onlineshop. Hallo, hier ist Jürgen Klopp. Man denkt ja immer, die verrücktesten Angebote kommen aus Madrid, Barcelona oder Manchester. Aber das Verrückteste derzeit

look over at a bar. Easy come, easy go, I said and laughed. Looking like a question mark, you stood there wondering what to do. Then I said to you, don't you look too happy now? Hello, hello, I got what you're searching for. Hello, hello, can't you see me? Hello, hello, everybody's looking for a crazy heart. Can't you see me? I'm here. Hello, hello, everybody's searching. I got what you're searching for. Hello, hello, everybody's searching. I got what you're searching for. I can't you see me? Hello, hello, hello. Wir spielen die meiste Musik in Rheinland-Pfalz. Und jetzt mehr davon. 88.3 Antenne Bad Kreuznach. I drew a broken heart right on your window pane. Waited for your reply here in the pouring rain. Just breathe against the glass. Es ist 8 Uhr. Antenne Bad Kreuznach aktuell. Nachrichten aus der Rhein-Nahe-Region, Deutschland und der Welt. Mit Tobias Zapp, schönen guten Morgen. Die Meffert-Farbwerke haben am Dienstag ihr 70-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Anders als in den Jahren zuvor gab es aber keine öffentliche Feier. Stattdessen wird es im September ein Sommerfest geben, bei dem die Belegschaft in den Vordergrund gestellt wird. Erst deren Leistungsbereitschaft und Treue habe die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens möglich gemacht, so die Geschäftsführung. Meffert Farbwerke gehört zu den 12 größten Farben- und Lackherstellern in Europa und zählt zu den Top 5 in Deutschland. Im vergangenen Jahr konnte die Firma auf ihr bisher erfolgreichstes Jahr seit ihrer Entstehungsgeschichte zurückblicken. Damit hat sie 2016 zu den 50 umsatzstärksten Produktionsunternehmen in Rheinland-Pfalz gezählt. Amerikanische Studenten kicken heute Abend in Baumholder gegen die U19-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern um den guten Zweck. Bereits zum zweiten Mal nehmen die Studenten der Ohio Wesleyan University aus den Vereinigten Staaten an diesem Benefizturnier teil. Vor 4 Jahren haben sie knapp 3.500 Euro zusammenbekommen. Dieses Jahr geht der Erlös aus den Eintrittsgeldern an die Baumholder-Tafel und an die Aktion Hilf mit. Zum Kader der U19-Mannschaft des FC Kaiserslautern gehören auch 5 aktuelle Junioren-Nationalspieler. Das Turnier beginnt heute um 19 Uhr. Und jetzt das Neueste aus Deutschland und der Welt. Mit Daniel Driller. Guten Morgen. Die beim Dieselgipfel zugesagten Nachbesserungen zur Schadstoffsenkung haben scharfe Kritik und weitergehende Forderungen ausgelöst. Unionsfraktionschef Kauder sagte der Passauer Neuen Presse, die Automobilbranche müsse von ihrem hohen Ross herunterkommen und ihrer Verantwortung für die Gesellschaft gerecht werden. Justizminister Maas sagte der Bild-Zeitung, für die Industrie beginne die Bewährungszeit. Beim Dieselgipfel hatten die Autobauer neue Abgassoftware für 5,3 Millionen Autos zugesagt. Zusätzliche Umbauten am Motor, die teurer wären, lehnte die Autobranche aber ab. Der Skandal um verseuchte Eier aus den Niederlanden weitet sich aus. Das giftige Insektizid Fipronil wurde auch in mindestens 5 deutschen Betrieben benutzt. In einem Betrieb wurden Spuren des Stoffes in den Eiern gefunden. In den Niederlanden gelten nun Eier mit 27 Prüfnummern als gesundheitsschädlich. Experten erwarten, dass die Zahl noch steigt. Der Lebensmittelhändler Rewe und seine Discount-Tochter Penny nehmen Eier aus den Niederlanden nach eigenen Angaben vorsorglich aus dem Verkauf. Wegen der Vorwürfe eines millionenfachen Wahlbetrugs hat die Generalstaatsanwältin in Venezuela Ermittlungen eingeleitet gegen die eigene Regierung und die Wahlbehörde. Der Fall ist brisant. Die Generalstaatsanwältin stand lange fest an der Seite der Sozialisten, hat aber mit Präsident Maduro gebrochen. Sie soll jetzt schnellstmöglich des Amtes enthoben werden. Zuletzt wurde sogar ihr Pass eingezogen. Sie ist eines der Gesichter der Proteste in Venezuela. Trotz Korruptionsvorwürfen bleibt der Präsident Brasiliens Temer im Amt. Er überstand eine entscheidende Abstimmung im Abgeordnetenhaus. Entschieden wurde, über einen Antrag des obersten Gerichtshofs eine entsprechende Anklage zuzulassen. Doch die dafür notwendige Mehrheit von 2/3 der Abgeordneten kam nicht zustande. Wäre die Mehrheit erreicht worden, wäre Temer für 180 Tage suspendiert worden. Danach hätte ihm die Amtsenthebung gedroht, genau wie schon seine Amtsvorgängerin Rousseff in Brasilien vor einem Jahr. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion. Das Antennewetter. Vereinzelt gibt es schon mal den ein oder anderen Sonnenstrahl. Schönen guten Morgen. Das wird heute ein toller Tag, auch wenn es noch nicht ganz danach aussieht. Noch überwiegen die Wolken hier bei uns in der Region. Wie gesagt, es gibt vereinzelt schon herrlichen Sonnenschein und das wird auch im Laufe des Tages überall bei uns in der Region dann so sein. Ein Mix aus Sonne und Wolken mit Spitzenwerten zwischen 27 und 30 Grad am Nachmittag. Davon sind wir natürlich noch entfernt. Wir haben jetzt ungefähr Zimmertemperatur bei uns in der Region. So messen wir 21,2 in Bosenheim am Kindergarten, 20,4 in Bad Kreuznach. Es sind 18,3 in Abenteuer am Kindergarten und 19,4 Grad in Niederoberstein. Das Antennewetter. Mit Schad Bad Kreuznach. Ihr Servicebetrieb rund ums Auto für Qualität und höchsten Sicherheitsanspruch. Autohaus Schad Bad Kreuznach. Der Verkehrsservice. Einen wunderschönen guten Morgen auf den Straßen. Es gibt nicht allzu viel zu berichten. Sie haben überall freie Fahrt. Auf der A61, da gibt es zwischen Rheinböllen und Stromberg immer noch keine Notrufsäulen. Die sind immer noch ausgefallen. Ansonsten, wenn Sie was entdeckt haben, sagen Sie es uns ruhig. Rufen Sie direkt hier im Antennefunkhaus an, kostenlos auf der 08000 4x8 33. Kommen Sie gut an. 88,3 Antenne Bad Kreuznach. Perfekt geweckt. Präsentiert vom Autohaus Morchel. Nissan Neuwagen und Gebrauchtfahrzeuge aller Marken auf autohaus-morchel.de. Man sagt ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und genau so ist es. Auch die Entdeckung Amerikas begann mit dem ersten Schritt und der hat heute Jubiläum. Deswegen freue ich mich auch daher auf eine ganz besondere Hymne bezüglich der Entdeckung Amerikas. Jetzt gleich im Kalenderblatt zum heutigen Datum, nämlich dem 3. August. Alle Farben habe ich vorher noch dabei für Sie. Yannick ist dabei, Annemarie und auch Everything But The Girl mit Missing. Hier bei Perfekt geweckt mit Thorsten Subert. Kommen Sie gut hinein in den Donnerstag. Und schon geht's weiter mit viel mehr Musik. Denn wir spielen die meiste Musik in Rheinland-Pfalz. 88,3 Antenne Bad Kreuznach. I step off the train, I'm walking down your street again. I passed your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. Better place, and I miss you like the deserts miss the rain, and I miss you, oh, like the deserts miss the rain. Nahe. We're living in our own little Hollywood. We're washed up stars, but things can be good. We got everything we need in our neighborhood. No fancy cars. Remember when we were 15, smoking in the park? Never really noticed you, but I was falling hard. Remember Jimmy's pickup, drunk driving in the dark. If I think about it now, we didn't think at all. We're living in our own little Hollywood. We're washed up stars, everything's gonna be good. We got everything we need in our neighborhood. No fancy cars, everything's gonna be good. Up to Jimmy's still the same, the old tree in our backyard still scarred by our names. I'm hanging on to everyone and all that we did at the time. I don't wanna know where it's gonna go. It's crazy. Stop stars, everything's gonna be good. Das ist das Little Hollywood hier auf ihrer Antenne. 8.13 Minuten. Heute ist der 3. August. 88.3 Antenne Bad Kreuznach. Kalenderblatt. Heute vor 95 Jahren ist Radiogeschichte geschrieben worden. Der Rundfunksender WJY in Schenectady im US-Bundesstaat New York hat mit dem Melodram Der Wolf von Eugen Walter erstmals ein Hörspiel ausgestrahlt. Also Sie merken, Radiogeschichte, nicht unbedingt Musikgeschichte. Das war am 3. August 1922. Vor 230 Jahren hat sich der höchste Berg Europas verändert. Der Schweizer Naturforscher und Professor Horace Benedict de Saussure hat den Mont Blanc bestiegen. Dabei hat er dann durch geometrische Höhenmessungen festgestellt, dass dieser Berg der höchste Europas ist. Und nicht, wie man bis dahin dachte, der Monte Rosa oder das Matterhorn. Nee, es ist der Mont Blanc. Das ist heute vor genau 230 Jahren festgestellt worden. Die Band The Early Times, das ist eine Band aus Jugendlichen und die tritt heute auf und präsentiert Musik der 60er und 70er Jahre. Das Konzert heute Abend in der Künstlerlounge im Markthaus in Bad Kreuznach beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt's an der Abendkasse für 10 Euro. Und heute vor genau 525 Jahren ist der allererste Schritt gemacht worden, zur Entdeckung Amerikas. Der in spanischen Diensten stehende genuesische Seemann Christoph Kolumbus ist in Südspanien mit 3 Schiffen in Richtung Westen in See gestochen und hat einen neuen Seeweg nach Indien gesucht. Gefunden hat er den Seeweg nach Amerika und damit auch einen ganz neuen Kontinent für die damalige Welt. Das war am 3. August 1492, als er in See stach. Einige Jahrhunderte später kam dann der perfekte Soundtrack dazu. Von Vangelis, Conquest of Paradise, hier auf ihrer Antenne. Schönen guten Morgen. Mm-hmm. Vangelis mit Conquest of Paradise. Genau 525 Jahre, nachdem Christoph Kolumbus in See gestochen ist und dann Amerika entdeckt hat. Wir haben es jetzt 8.19 Uhr. Das Wetter ist noch trüb, aber keine Sorge. Sonne und Wolken im Mix gibt's heute mit Spitzenwerten um 30 Grad. Es wird also ein heißer Tag. Gleich unsere schlaue Frage. Wie gesagt, es ist 8.19 Uhr. Guten Morgen. Die aktuelle Zeit wurde Ihnen präsentiert von Null auf Abarth. Leistung trifft auf Fahrspaß bei Wiesemes Automobile in Kirchweiler. www.wiesemes.com. Mein Liebling, vor dir ziehe ich meinen Hut. Du hast Geschmack und duftest gut. Du bist das, was zählt für mich. O Grillfackel, ich liebe dich. Dieses Wochenende bei Aldi. Grillfackeln vom Schwein. Die 420-Gramm-Packung für nur 2,29 Euro statt 2,99 Euro. Schmeckt zum Verlieben gut. Aldi. Einfach mehr Frische. Sie suchen einen neuen Job? Oder Sie sind ein Betrieb und suchen qualifiziertes Personal für Ihre Stellenausschreibung? Dann sind Sie bei Antenne Bad Kreuznach genau richtig. Die Antenne Jobbörse. Immer dienstags ab 15 Uhr oder online Tag und Nacht auf antenne-kh.de. Die Antenne Jobbörse wird Ihnen präsentiert von Schumann Kältetechnik, Ihr Fachbetrieb für Kälte- und Klimatechnik in der Rhein-Nahe-Region. www.kälte-schumann.de. Reitanlage zum Schönblick. Ihre neue Reitanlage mit Einstellungen von Pensionspferden, täglichem Weidegang sowie Reithallennutzung. Und therapeutischem Reiten. Und Reitunterricht. Da will ich hin. Ja, all dies und vieles mehr bietet Ihre neue Reitanlage. Nähere Informationen unter 0163 32 54 835. Reitanlage zum Schönblick in Berschweiler bei Kirn. Hallo? Hallo? Ist da was? Sommerloch? Nicht bei uns. Denn wir räumen aus. Entdecken Sie die Sommerangebote des Jahres bei den Obi Orange Weeks. Mit heißen Rabatten auf viele Artikel. Jetzt in Ihrem teilnehmenden Obi-Markt und auf obi.de. Bringen Sie Ihren Sommer auf Touren. Bei den Peugeot Summer Days einen sofort verfügbaren Peugeot kaufen und eine attraktive Eintauschprämie sichern. Peugeot, impress yourself. Im Autohaus Augustin, Ihrem Peugeot-Vertragspartner in Bad Kreuznach, Bosenheimer Straße 270. Respekt, ihr Ärmelhochkrempler. Das folgende Angebot ist nur für euch. Je 100 Euro Einkauf gibt es einen Gutschein über 20 Euro geschenkt. Nur morgen und nur in teilnehmenden Märkten. Tom. Respekt, wer es selber macht. 88,3. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things he used to do to me? I swear. Did I bother? Tell me how many more times does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me. I swear I know. Yeah. in your fancy car and make out in the rain. And when she rings you up, she know where you are, but I know differently. Now she sings along when you play guitar, making brand new memories. Hope you treat her better than you treated me. I'm on to you. Wunderschönen guten Morgen hier auf Ihrer Antenne. Es wird Zeit für die schlaue Frage. Christina aus Idar-Oberstein hatte gestern ja schon die Frage nach einem Sprichwort gestellt. Aber nicht nur eine, sondern es gab noch eine zweite. Und welches ist das zweite Sprichwort? Die zweite lautet, es zieht wie Hechtsuppe. Woher das kommt, das wollen wir auch erklären. Liebe Christina, auch hier die Antwort auf deine zweite schlaue Frage. Hä? Ich hab gar nichts verstanden. Mensch, das zieht ja hier wie Hechtsuppe. Jeder hat diesen Ausspruch sicherlich schon mal gehört. Es hat aber gar nichts mit Hechtsuppe zu tun. Denn weder findet man Hechtsuppe in irgendwelchen Kochbüchern, noch müsste sie auf besondere Art und Weise ziehen, wenn es sie denn gäbe. Vielmehr hat das Sprichwort mit dem jiddischen Hechsuppa zu tun. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Übersetzt heißt es wie starker Wind. Und meistens zieht es dann ja auch wie starker Wind. Im Laufe der Zeit, vielleicht auch vor allem durch Missverständnisse, hat man dann irgendwann Hechsuppa mit etwas so ähnlich Klingendem ersetzt. Der Hechtsuppe. Haben Sie noch eine Frage? Dann rufen Sie unsere kostenlose Antenne-Hotline an. 08000 4x8 33. Thorsten Subert verrät Ihnen die richtige Antwort. Die schlaue Frage auf 88.3 Antenne Bad Kreuznach. Die schlaue Frage wurde Ihnen präsentiert von Lauermann Brennstoffe und Tankschutz in Bosenheim. Ihr Partner in Sachen Heizöl in der Nahe-Region. I'm moving out.

Antenne Bad Kreuznach. Das machen wir. Wir spielen die meiste Musik in Rheinland-Pfalz. Maria jetzt von Amando Quattron. Morgen. Yeah. Perdonami un'ultima volta. Ti va di cantare per superare questa storia ancora un'ultima volta. Non aver paura di essere come tu sei, di fuori una bella ragazza. Sei un sogno, sei tutto per me. Hey, ti amo, ti chiedo, Maria. Sapere che sarà la volta buona ancora un'ultima volta. Lo so ti ripagherà, lo so tutto cambierà, di fuori una bella ragazza. Sei un sogno, sei tutto per me. Hey, ti amo, ti chiedo, Maria. Hai voglia di www.antenne-kh.de Antenne Bad Kreuznach. Das Leben ist der Himmel, das Leben ist die Hölle. Du baust dein Glück auf Sand, dann kommt die Welle. An jedem deiner Tage kann der Wind sich drehen und irgendwas gib dir die Kraft, wieder aufzustehen. Woran wirst du dich erinnern? Woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Am schönsten Ort der Welt. Mal bist du einfach glücklich, wenn nur der Regen fällt. Die Zeit nimmt weiter ihren Lauf. Sie zieht dich runter, zieht dich rauf. Aber woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück. Wir haben nicht ewig Zeit. Sag mir, was

try. We can pack up our old dreams and our old lives. We'll find a place where the sun still shines. Yeah. We love you, baby. Oh, I'll be there till the stars don't shine, till the heavens burst and the words don't fly. I know when I die, you'll be on my mind, and I love you, oh, baby. Oh, aufgepasst auf unseren Straßen. Wunderschönen guten Morgen. Uns ist gerade ein Blitzer gemeldet worden in Kirschweiler. Da sind 50 erlaubt. Auf der B422 bei Kirschweiler wird geblitzt. Also am besten vorschriftsmäßig fahren. Und einen wunderschönen guten Morgen an, wer ist denn jetzt bei mir im Telefon? An Ines. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ines, du wolltest ganz gerne ins Kino gehen. Welchen Film würdest du denn sehen wollen? Ich hatte ja drei vorgestellt. Ich würde gerne Alibi.com sehen. Oh, da hätte ich jetzt gar nicht drauf getippt. Jetzt muss ich mal gucken, worum geht denn der? Weißt du das? Ja, es geht in dem Film um jemanden, der eine Agentur anbietet, die Alibis zur Verfügung stellt. Und er kommt ziemlich in Verwicklungen damit. Das kann ich mir vorstellen. Okay, das klingt nach jeder Menge Spaß. Mit wem willst du denn Spaß haben? Mit wem würdest du denn hingehen wollen ins Kino? Ich würde gerne mit meinem Schatz hingehen. Wie heißt er? Thomas. Ines und Thomas gehen ins Kino. Ich wünsche euch viel Spaß, du hast gewonnen. Oh, super, das ist ja klasse. Vielen Dank. Viel Spaß euch beim Lacht herzhaft heute Abend im Kino. Und wie gesagt, viel Spaß. Jetzt sind es noch 13 Minuten bis 9. Wunderschönen guten Morgen auf Ihrer Antenne. Die aktuelle Zeit wurde Ihnen präsentiert von Null auf Abarth. Leistung trifft auf Fahrspaß bei Wiesemes Automobile in Kirschweiler. www.wiesemes.com. Achtung, Umfrage. Wenn Sie sich als Hauseigentümer etwas wünschen könnten, was wäre das? Ich würde meinen Strom selber produzieren. Ich will regenerative Energie nutzen. Ich hätte gerne eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die mich zuverlässig mit Strom versorgt. Strom zum Festpreis und ein Speichersystem, das sich wirklich rechnet. Welcome Energy in Bad Kreuznach ist der Photovoltaikanbieter der Region. Mit Welcome Energy können Sie ganz einfach Ihren eigenen Strom produzieren. Infos unter Strom vom eigenen Dach.de. Wo kann man denn heutzutage noch Urlaub machen? Oh Mann! Ja! Du bist genial, Schatz. Fliegen wir in den Oman. Jetzt 14 Tage mit Sonnenklar TV in den Oman ins 5-Sterne-Selektsalala mit All-Inclusive. 2 Wochen reisen, 1 Woche zahlen. Ab 1299 Euro. Sonnenklar.tv. Viel mehr Urlaub. Schnäppchen muss man sich ab sofort so vorstellen. Orange. Hä? Orange? Ja, bei den Obi Bad Kreuznach Orange Weeks gibt's Schnäppchen ohne Ende. Bei Öfen, Campingprodukten, Gartenmöbeln und Geräten, Maschinenwerkzeugen oder bei Bodenbelägen. 30, 40, 50, sogar bei Einzelstücken bis zu 70%. Die Orange Weeks Rabatte. Ab sofort, aber nur noch bis zum 5. August in Ihrem Obi-Markt Bad Kreuznach. Jetzt bei Rewe. Payback-Punkte einlösen und bis zu 15-fach-Punkte auf Ihren Einkauf sichern. So retten Sie Ihre Payback-Punkte, die sonst am 30.09. verfallen. Alle Infos auf rewe.de. Rewe. Dein Markt. Jetzt mit Renault. Einfach mal etwas Neues wagen. Ach, das wird mir echt zu teuer. Ich mach Schluss. Mit Sandra? Nein, mit Zinsen. Der Renault Clio. Jetzt mit 0% Finanzierung inklusive 5 Jahren Garantie. Ein Angebot der Renault Bank bei allen teilnehmenden Renault-Partnern. 88,3. In the sound whisper of the night, from the darkness of the empty hours to the early morning light, from the hustle down on Hier auf ihrer Antenne um 8.53 Uhr. Fühlt sich dieses Geräusch für Sie irgendwie wie Heimat und Zuhause an? Dann gehören Sie sicherlich einer Feuerwehr an. Und wir suchen den sexiest Feuerwehrmann oder die sexiest Feuerwehrfrau der Region. Dabei ist eigentlich das Äußere vollkommen egal. Deswegen ist auch egal, ob sexiest Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau. Worauf es uns ankommt, sind Teamgeist, nettes Auftreten, Hilfsbereitschaft, Einsatzbereitschaft. All das, was eine gute Feuerwehr ausmacht. Wenn Sie sich jetzt bewerben, haben Sie die große Chance zu gewinnen. Worum geht's? Eine komplette Party gibt's für Ihre Feuerwehr und Ihren Heimatort. Eine Party im Wert von über 6.000 Euro. Da ist Radiowerbung drin, da sind Plakate drin. Antenne-DJ ist natürlich mit dabei. Veranstaltungstechnik, die Sie benötigen, Ton und Licht ist alles mit dabei. Es gibt sogar ein Fotoshooting für den sexiest Feuerwehrmann oder sexiest Feuerwehrfrau. Da können auch noch Teamfotos mit dabei sein oder sogar Familienfotos. 250 Wandkalender mit einer Fotoauswahl gibt es auch noch mit dazu. All das ist inklusive, wenn Sie denn mitmachen und gewinnen. Also, jetzt am besten bewerben. Mehr Informationen dazu, wie Sie sich bewerben, finden Sie auf unserer Internetseite. Mehr Infos auf antenne-kh.de. Und dann sollten Sie natürlich auch immer bei Facebook mal vorbeischauen. Und irgendjemand sollte die hier ganz dringend löschen. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away.

closing time. I was holding her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. My, my, my, my, my, my, my Galway girl. My, my, my, my, my, my, my, my Galway girl. My, my, my, my, my, my, my, my Galway girl. Rund um die Uhr, 24 Stunden live, 88.3, Antenne Bad Kreuznach. Louis and the News hier auf Ihrer Antenne. Das sind doch mal Neuigkeiten, oder? Schön, dass Sie uns eingeschaltet haben. Es gibt so viel zu erleben bei uns in der Region. Und was genau, das erfahren Sie jetzt. Was geht ab an Rhein und Nahe? Die Ausgehtipps für die Region. Heute heißt es wieder, so wie natürlich jeden Donnerstag, Kaffee für alle. Unterhalten Sie sich mit Menschen aller Nationalitäten beim kostenlosen Kaffee, Tee und anderen Getränken. Dazu kommen Sie heute von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr in das Café Vielfalt nach Bad Münster am Stein Ebernburg. Wer sagt denn, dass die Jugend von heute sich nicht nur für Neues interessiert? The Early Times ist eine Band aus Jugendlichen, die die Musik der 60er und 70er Jahre wieder aufleben lässt. Also im Grunde genommen die Musik meines Vaters. Heute geben sie ein Konzert in der Künstlerlounge des Markthauses in Bad Kreuznach. Los geht's um 19.30 Uhr. Die Karten, die gibt's auch an der Abendkasse und zwar für 10 Euro. Fühlen Sie sich wie zu Hause und zwar bei Castellaun. Die Nature One hat sich das Motto gesagt, we call it home. Und da wird 3 Tage lang und 4 Nächte lang gefeiert mit über 350 verschiedenen DJs und Live-Acts jetzt am Wochenende. Vom 4. bis 6. August an der Raketenbasis Püttner bei Castellaun. Und die Antenne unterstützt die ganze Aktion. Letzte Karten gibt es auch noch online. Schauen Sie einfach mal ins Internet. Schicken auch Sie uns Ihre Ausgetipps an info@antenne-kh.de. Die Ausgetipps wurden Ihnen präsentiert vom Bäderhaus Bad Kreuznach. Die Saunalandschaft für Ihren Entspannungsurlaub an der Nahe. www.bäderhaus.de. No past, doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer, gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna say too much. That's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, I kept saying I'ma stay in touch, but that thing gave it up. Ooh, no tricks, no bluff, I'm just better off without them cuffs. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, ooh, ooh, yeah. When low, when high, still waters run dry. Gotta get back in the groove, I ain't a hurry. When low, when high, what matters is enough. Getting right back in the mood. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Now I found another crush, the lush life giving me rush. Had one chance to make me blush. Second time is one to let. Wir haben graue Wolken über unseren Köpfen und es gibt sogar noch Regen im Augenblick bei Kirn bei Ida Oberstein. Das zieht auch nochmal, ich sehe gerade die Regenfront, es zieht auch noch einmal durchs Rheinhessische. Aber danach wird es auch bald auflockern. Sonne und Wolken bringen Hitze bis 30 Grad heute. Aktuell sind es um 20 Grad. Liebe Autofahrer, auf der A61 sind immer noch die Notrufsäulen ausgefallen zwischen Rheinböllen und Stromberg in beiden Richtungen. Aber Sie haben ja sicherlich ein Handy, oder? 9.17 Uhr haben wir es. Guten Morgen. Die aktuelle Zeit wurde Ihnen präsentiert von Null auf Abarth. Leistung trifft auf Fahrspaß bei Wiesemes Automobile in Kirchweiler. www.wiesemes.com. Nature One, we call it home.

Morgen mit Miley Cyrus und Malibu. Wir haben es 9.47 Uhr, noch immer keine Sonne in Sicht. Es ist noch immer sehr grau und es regnet sogar noch bei uns in der Region. Auflockerung gibt es im Laufe des Tages. Wir bekommen bis zu 30 Grad auf die Thermometer. Ist auch jetzt sehr warm mit Temperaturen über 20 Grad. Aufgepasst, auf der B422 bei Kirschweiler steht ein Blitzer. Dankeschön für diese Meldung. In 13 Minuten heißt es Vanessa Siemers bei der Arbeit. 13 vor 10. Die aktuelle Zeit wurde Ihnen präsentiert von Null auf Abarth. Leistung trifft auf Fahrspaß bei Wiesemes Automobile in Kirschweiler. www.wiesemes.com. Du willst dir mit einem Nebenjob was dazu verdienen? Bist flexibel, freundlich, ehrlich, fit und schnell. Hast Bock auf gastronomische Events? Dann schalt mal deine Lauscherchen jetzt auf Empfang. Antenne Bad Kreuznach bietet übers Jahr verteilt viele Jobs als Thekenkraft, Hackkeeper, Zapfer oder Aufbauhelfer an. Zum Beispiel für den Kreuznacher Firmenlauf, den Tag des Sportes, die Open-Air-Konzerte und viele weitere interessante Veranstaltungen. Sei ganz vorne dabei, bei fairem Lohn und mitten im Geschehen. Auf die Antenne-Events, fertig, los! Jetzt schnell bewerben und für das nächste Antenne-Event deinen Nebenjob sichern, bevor es die anderen machen. Alle Infos auf antenne-kh.de. MG Bauelemente in Kirschweiler. Ihr Fachbetrieb für Haustüren, Fenster, Markisen und Wintergärten. www.mgbauelemente.de. Mainz bleibt eins. Hallo, ich bin Sandro Schwarz, euer 05-Trainer. Und es geht weiter. Am Samstag, den 19.08. um 15.30 Uhr starten wir gegen Hannover 96 in die neue Bundesliga-Saison. Kommt vorbei und unterstützt uns. Karten gibt es ab sofort in unseren Fanshops. Unter mainz05.de und an allen Vorverkaufsstellen. Wir sehen uns. Ein steiler Pass in die Spitze. Jetzt muss der Puck nur noch ins Tor. Er hat freie Bahn zum Korb. Versenkt! Ein echter Slam-Dunk. Fußball, Eishockey, Basketball und mehr. Jetzt die ganze Welt des Sports im Fernsehen erleben. Telekom Sport mit Sky Sport Kompakt ab 9,95 Euro im Monat. Jetzt unter telekom.de. Hier ist nochmal Sandro Schwarz. Wer Mainz 05 dauerhaft unterstützen will, der holt sich jetzt seine Dauerkarte. Die gibt es schon ab 181 Euro. Telekom Sport mit Sky Sport Kompakt. Erleben Sie die Konferenzen der Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League sowie alle Spiele der DKB-Handball-Bundesliga. Deutschland, auf dich wartet ein großes Jubiläum. Ein grandioses Jubiläum. Das Jahrhundertjubiläum. Jetzt bei XXXL. Die Mehrwertsteuer auf fast alles und zusätzlich 10% Extra-Rabatt geschenkt. Jetzt auch auf viele Möbel der Abteilung Junges Wohnen. XXXL, mein Möbelhaus, mein Onlineshop. Hallo, hier ist Jürgen Klopp. Man denkt ja immer, die verrücktesten Angebote kommen aus Madrid, Barcelona oder Manchester. Aber das Verrückteste derzeit, das kommt aus Rüsselsheim. Das Opel Sommer Upgrade. Jetzt schon für 99 Euro auf den neuen Astra upgraden. Und zusätzlich bis zu 750 Euro Tauschprämie sichern. Nur für kurze Zeit bei allen teilnehmenden Opel-Partnern. Das gab's noch nie. Jetzt bei XXXL. Die Mehrwertsteuer und zusätzlich 10% extra Rabatt auf viele Möbel der Abteilung Junges Wohnen geschenkt. Auch im Onlineshop. 88,3. Take Einen wunderschönen guten Morgen auf Ihrer Antenne. Das ist Ihre Chance, Ihren Liebsten einen wunderschönen Gruß zu übermitteln. Stereo Act und Chris Kronauer haben einen sehr schönen Song auf den Markt gebracht, Bis ans Ende dieser Welt. Rufen Sie uns an und sagen Sie uns, mit wem Sie bis ans Ende dieser Welt gehen würden und grüßen Sie denjenigen. Wir bauen Sie dann in diesen Song ein, wie jetzt gleich Susi aus Schneppenbach. 08000 4x8 33, grüßen Sie Ihre Liebsten und werden Sie Teil dieses Hits. 08000 4x8 33. Wir hatten gar nichts, doch wir hatten uns. Ein Schloss gebaut aus Schall und Rauch und blauem Dunst. Haben Wände beschrieben in Neongelb mit Edding Hashtag uns gehört die Welt. Ich hoffe, dass es dir gut geht, hoff so sehr, du hast dein Glück. Halt den Finger Richtung Himmel, dreh die Zeit nochmal zurück. Ich seh uns im Vorbeigehen an den Stufen deiner Tür. Manche Bilder, die verblassen, manche bleiben einfach hier. Manchmal schau ich durch die grauen Wolken, frag mich, ob du gerade an mich denkst, ob deine Augen noch genauso leuchten, wo du bist oder heut Nacht pennst. Manchmal schau ich bis zum Mond da oben, denk an früher, bis er runterfällt, wären wir damals einfach losgeflogen. Bis ans Ende dieser Welt, ans Ende dieser Welt. Hi, hier ist die Susi aus Schneppenbach und ich würde mit meiner Oma bis ans Ende der Welt gehen, weil meine Oma ist einfach die allercoolste. Werden Sie Teil dieses Hits und gehen Sie mit Ihrer Antenne bis ans Ende dieser Welt. Jeder deiner Blicke, ich ging K.O. Die Küsse schmeckten nach Euphorie und Wodka, oh. Auf dem Bordstein, nächtelang, nur in all die Shampoos Hand in Hand. Ich hoff, dass es dir gut geht, hoff so sehr, du hast dein Glück. Halt den Finger Richtung Himmel, dreh die Zeit nochmal zurück. Ich seh uns im Vorbeigehen an den Stufen deiner Tür. Manche Bilder, die verblassen, manche bleiben einfach hier. Manchmal schau ich durch die grauen Wolken, frag mich, ob du gerade denkst, ob deine Augen noch genauso leuchten, wo du bist oder heut Nacht pennst. Manchmal schau ich bis zum Mond da oben, denk an früher, bis er runterfällt, wären wir damals einfach losgeflogen, von deinem Fenster bis ans Ende dieser Welt, ans Ende dieser Welt. Welt. 88.3 Antenne Bad Kreuznach. Immer in Ihrer Nähe. People say the meanest things. Yeah, I've been called a twit. I've been called so many things. I know I've done a bit that I admit deserves it, but that don't mean it doesn't sting. Saw you standing outside a bar. Would've said you're beautiful, but I used that line before. Now I have my share of shallow nights, 'cause I was scared to get it right. So I was hanging with whoever, but baby, then you love, love, love. You love, love, love me, and love me better. There's been times I gave myself to someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me, love me better. Oh. Love me better. hurt you, I was treading water. And baby, you know I got an eye that wanders. But right now, in this car that we're driving to your sister's, all I'm looking for is something that's forever. Baby, then you love, love, love me. Love me better. You love, love, love me. Love me better. There have been people that I've loved before, but they were something lesser, 'cause you love, love, love me. Love me better. Es ist 10 Uhr.